Der schmale Weg mit Jesus ist nicht immer leicht. Die Welt, sie lockt, der Satan gierig nach mir greift. Er möchte mich versuchen und oft es ihm gelingt. Doch weiß ich, dass mir dieses nur Verderben bringt. Den rechten Kurs zu halten ist so schwer. Doch weiß ich, dass du, Herr Jesus, mich niemals alleine lässt. Oft denke ich an mein Ziel, das ewige Heimatland. Ich sehne mich dahin, ich möchte heim zu dir. Mein Herr, du gehst mit mir, das weiß ich ganz genau. Du bist mein Licht, mein Führer, ich darf dir vertrauen. Und ohne diese Leuchte werd stolpern ich sehr bald. Deshalb führe du mich an der treuen Hand. Den rechten Kurs zu halten ist so schwer. Doch weiß ich, dass du, Herr Jesus, mich niemals alleine lässt. Oft denke ich an mein Ziel, das ewige Heimatland. Ich sehne mich dahin, ich möchte heim zu dir. Ich kämpfe nicht allein auf dieser wilden Fahrt. Geschwister sind bei mir, ist auch der Sturm sehr stark. Es dauert nicht mehr lange, wir sehen schon das Land. Dann bringst du uns, Herr Jesus, an den Himmelsstrand. Den rechten Kurs zu halten ist so schwer. Doch weiß ich, dass du, Herr Jesus, mich niemals alleine lässt. Oft denke ich an mein Ziel, das ewige Heimatland. Ich sehne mich dahin, ich möchte heim zu dir.